1. Nicht ansgeburt die Ehre, Herr, sondern allein deinem Namen, da du uns dein Neid und unerschattlich true ihr weist. 2. Es gibt keinen Grund, warum die anderen Volke spottisch fragen sollten, wo sich unser Gott befindet, als aber nicht present wäre. 3. Unser Gottfront im Himmelen besitzt die uneingeschränkte Autorität, als auch zu führen, was seinem souveränen Willen entspricht. 4. Im Gegensatz dazu bestehen die Götzen der anderen Volke lediglich aus Silber und Gold und sind das Ergebnis menschlicher Handwerkst. 5. Obwohl dies Figuren einen Mund besitzen, sind sie unfähig zu sprechen, und trotz ihrer Augen können sie nichts wahrnehmen. 6. Sie verfügen zwar über Ohren, können jedoch kein Geräusch hören, und ihre Nasen sind nicht in der Lage, dafte zu registrieren. 7. Ihre Hand können nichts berühren und ihre Fass dienen nicht der Fortbewegung, zudem kommt aus ihre Kehle kein einziger Laut hervor. 8. Diegenigen, die solche Götzen herstellen oder vertrauen in sie setzen, werden letztlich genauso bedeutungslos und machtlos wie dies Objekt. 9. Das Volk Israel wurde dazu aufgefordert, sein Vertrauen auf den Herrn zu setzen, da ihr Werksame Hilfe und Schützende Schild ist. 10. Auch die Nachkommen Aaron sollen sich auf den Herrn verlassen, den fungiert als ein Beistand und ihr Vertidigung in Zeiten der Not. 11. All die Erfurcht vor dem Herrn haben, sollen im Vertrauen, weil sich als ihr zu verlassen unterstützung und Schutz erweist. 12. Der Herr hat uns nicht vergessen und wird seinen Segen sowohl über das gesamte Volk Israel als auch über das Haus Aarons ausgießen. 13. A word all gene segnen, die im MIT Respekt begegnen, wo bei keinen Unterscheid zwischen den Unbedutenden und den Machtigen macht. 14. Moge der Herr ukundüren Nachkommen bestandiges Wachstum und Wohlstand schenken, damit ihr Zukunft gesichert ist. 15. Sei gesegnet durch den Herrn, der als Schöpfer für die Existenz des Himmels und der gesamten Erde während wirklich ist. 16. Warren der Himmel als der exklusive Bereich des Herrn gilt, hat die Erde der Menschheit zur Verwaltung und Bewohnung überlassen. 17. Die Verstorbenen sind nicht mehr in der Lage, den Herrn zu preisen, dasie in die absolute Still des Todes hinabgestiegen sind. 18. Wohingegen werden den Herrn loben, sowohl in der Gegenwart als auch bis in all Ewigkeit, preist daher gemeinsam sein Gross.